Und als die Welt wie eine Braut voll Schmerz und Sehnsucht war, da kam die reife Erde in die Wochen. Da hat Lenin ihr schmerzenvolles Jahr, hat seine Geste die Vergangenheit zerbrochen. Und das Arbeitsvolk sieht seine Frau.